etwas zu sein, habe es auch weitgehend geschafft. Ich habe es deutlich und laut, weil etwas lauter, wenn es geht, lauter sagt er, ja. Stimmt, Zeit genug dann. Die nachfolgenden Ausführungen über die italienische Freiheit- und Unabhängigkeitsbewegung in der Sicht deutscher Liberaler vor 1848 müssen sich auf drei Punkte beschränken. Auf Beobachtungen zur Entwicklung und zum Ausmaß des politischen Italienunterschieds. Und dann zur Begründung einiger deutschen Interpretationen und schließlich zu möglichen Einflüssen des Denkens und der Aktion in Italien auf die gleichzeitige deutsche Bewegung. Damit ist bereits angedeutet, dass ein besonderes Interesse liberaler oder allgemeiner oppositioneller Publizisten an politischen Entwicklungen in Italien zunächst vorausgesetzt wird. Denn hier wie dort haben die Kräfte der Bewegung Ziele verfolgt, die sich gegen dieselbe in Wien festgelegte Ordnung richteten und die nur gegen denselben Gegner durchzusetzen waren. Es sei noch darauf hingewiesen, dass im Folgenden der Begriff liberal im weitesten Sinne verwandt wird, ohne dass die besondere politische Position einzelner Autoren hier jeweils diskutiert werden kann. Allerdings soll versucht werden, das Italienverständnis radikaler deutscher Publizisten von dem eher gemäßigt liberaler abzugrenzen, dies auch schon im Hinblick auf die in der Italienpolitik der Frankfurter Nationalversammlung auftretenden Gegensätze zwischen äußerster Linker und der Mitte-Rechts-Mehrheit. Zunächst möchte ich etwas und ganz kurz zu den äußeren Bedingungen deutscher Italienkenntnis sagen. Mit dem allgemeinen Aufschwung des deutschen Zeitungswesens seit der Jahrhundertwende, also seit 1800, verdichtete und verbreiterte sich auch der Informationsfluss aus Italien und insgesamt darf ein eher hohes Informationsniveau auch über das politische Geschehen auf der Halbinsel angenommen werden. Es erfasste allerdings nur eine relativ kleine Schicht von bürgerlichen und adligen Gebildeten. Auch Italien, entsprechend der Berichterstattung über die Länder des Deutschen Bundes, erscheint in den deutschen Zeitungen Italien auch nur in seinen Einzelstaaten. Auch Italien hatte einen doch beachtlichen Anteil an jenem deutschen Interesse gegenüber Zuständen und Entwicklungen in anderen Ländern, das von einem noch kosmopolitischen, nun allerdings liberal oder konservativ durchdrungenen Bewusstsein getragen wurde. Zudem erklärt sich das extensive Auslandsinteresse, an dem eben auch Italien partizipierte, und dieses extensive Auslandsinteresse deutscher Zeitungen und ihrer Leser aus der in Deutschland nach 1819 und vor 1840 eingekehrten politischen Bewegungslosigkeit. Zuletzt aber auch aus gewissen Praktiken der Zensur. Auslandsartikel wurden oft nicht immer weniger stark zensiert als Artikel, die sich mit Ländern des Deutschen Bundes befassten oder eben mit der Innenpolitik einzelner deutscher Staaten. Eben diese Zensur behinderte weniger den Informationsfluss, also das reine Nachrichtenwesen, als vielmehr das öffentliche liberal-oppositionelle Resonieren, wie es die Zeit selbst genannt hat, also das, was heute in Leitartikeln der Zeitungen zum Vorschein kommt, das Meinungsbilden, war durch die deutsche Zensur außerordentlich stark eingeschränkt. Dörne, der vielleicht bekannt ist, der liberale und später sehr radikale deutsche Publizist und Literat Dörne, handelte sich schon 1819 eine Haftstrafe für Kommentare über österreichische Ambitionen in Italien ein. Die hat er allerdings nicht absitzen müssen. So stimmt was noch nicht. Die italienische Literatur dieser Zeit vor 1848 war in Deutschland recht gut bekannt, sowohl in zahlreichen Übersetzungen, oft auch im italienischen Original. Der politische Gehalt hinter vielen Dichtungen und Romanen wurde zunehmend verstanden, wenngleich nicht immer begrüßt. Die im eigentlichen Sinne politische Literatur Italiens und besonders des italienischen Exils fand jedoch, abgesehen von einigen bemerkenswerten Ausnahmen in den 20er und 30er Jahren, erst seit Beginn der 40er Jahre breiteren Zugang ins deutsche Publikum. Bedeutungsvoll aber für das deutsche Italienverständnis ist wohl geworden, dass... Man versteht nicht. Kann bitte nicht deutlich sprechen. Ich bin etwas erkältet. Lauter und deutlicher, ja. Ich bin etwas erkältet und deshalb ist es sehr schwierig. Bedeutungsvoller, aber für das deutsche Italieninteresse, das Verständnis ist wohl geworden, dass so viele Angehörige dieser gebildeten Schicht das Land aus eigenem Erleben gekannt haben. Kein anderes Land in Europa ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so sehr Ziel deutscher Reisen gewesen. Dementsprechend vermehrte sich die Reiseliteratur über das klassische Land, wie man es sehr oft in den Titeln deutscher Bücher findet, ins Grenzenlose. Und eine Durchsicht dieser Erzeugnis scheint das scharfe Urteil Benedetto Croces zu bestätigen. Zitat Croce: Die Deutschen sahen in Italien nicht die Männer des Risorgimento, sondern vertrieben sich die Zeit damit, unter den Resten von Monumenten und den volkstümlichen Sitten die Spuren der alten Römer und Heiden wiederzufinden und diese mit einer Genugtuung von Archäologenherzen zu betrachten und als Überreste der alten Römerrasse zu bewundern. Ist das angekommen jetzt? Ja. Danke. Obwohl es auf Deutsch war. Gewiss klassisches und romantisches Italienbild trieben die Mehrzahl der deutschen Reisenden in den Süden, und diese einseitig antiquarischen Interessen mussten dieser Mehrzahl den Blick auf das Italien der Gegenwart häufig versperren. Das zeigt also eine Durchsicht dieser deutschen Reiseliteratur sehr deutlich. Doch ist die Italiensicht der Reisenden nicht unmittelbar der deutschen Öffentlichkeit gleichzusetzen, und Begeisterung für Italiens große Vergangenheit musste nicht unbedingt Desinteresse an existierenden politischen Zuständen erzeugen. Vielleicht können Sie etwas wissen. Oh, ein nächster Punkt betrifft die italienische Nation im deutschen Urteil. Das eigentliche Problem lag weniger im intensiven deutschen Interesse an italienischem Altertum und Mittelalter, sondern in einer weit verbreiteten negativen Beurteilung des gegenwärtigen italienischen Volkes, die sich aus der Bewunderung des Römers und des italienischen Renaissance-Menschen einerseits, andererseits aus der vermeintlichen Kenntnis des italienischen Zeitgenossen ergeben hat. Dieses historisch-anthropologisch fundierte Urteil, das erhebliche Wirkungen auf die Meinungen deutscher Beobachter über die politische Gegenwart und Zukunft Italiens gehabt hat, entsprach gewissen Ideen von Aufstieg, Kraft und Dekadenz der Völker, wie sie nun in Deutschland zunehmend in Umlauf kamen. Aber weniger eben bei Konservativen, als eher bei Publizisten der liberalen Bewegungskräfte zu finden sind. Ich zitiere jetzt hier mal Christian Friedrich Kölle, ein gemäßigter Liberaler aus dem süddeutschen Raum, lange Zeit Diplomat, württembergischer Diplomat. Der 1848 geschrieben hat: Es ist überhaupt eine traurige Erfahrung, dass Hyperkultur im Rückgang, und er bezieht sich hier ganz eindeutig und bewusst auf Italien, dass Hyperkultur im Rückgange durch Barbarei als unauslöschliche Spuren ihres Dagewesenseins eine bleibende Verderbnis der moralischen Sätze nach sich lässt, welche zu gewältigen schwer sein dürfte, wo nicht unmöglich. Also er beschreibt diesen moralisch-politischen Zustand Italiens 1848 oder der 40er Jahre sehr negativ. Ernst Moritz Arndt sah in der Geschichte Italiens seit Roms Untergang nur langsam und fürchterlich wirkendes Gift, das die Gefühle von Recht und Unrecht, Treue und Gehorsam zersetzt habe. Und folglich charakterisiert er das italienische Volk seiner Gegenwart so: Die edlen Gebildeten reißen in die Zügel, die sie nicht zerreißen können. Das Volk unruhig, ungehorsam, meuterisch, neuerungssüchtig, ohne dass es weiß, was es will, und ohne dass es seine Priesterei, sein unordentliches, halb priesterliches, halb heidnisches Leben missen will. Eine mittlere Klasse, hoffärtig auf eine schönere Vergangenheit, hält Italien und seine Zustände immer noch für das Paradies der Christenheit. Diese Vorwürfe, dass Italien also immer noch in einem religiösen Dunkel des Mittelalters stecken, wird in der deutschen Publizistik und gerade in der liberalen, norddeutschen, protestantischen Publizistik sehr oft erhoben und spielt dann auch 1846 in Urteilen etwa über die Reformen im Kirchenstaat eine sehr große Rolle. Diese Herabsetzung der Italiener als Nation musste zu einer partiellen Übereinstimmung mit Meinungen Konservativer über die politische Qualität des italienischen Volkes führen, mit Meinungen, die zwar schon Schriftsteller der deutschen Aufklärung im ausgehenden 18. Jahrhundert formuliert hatten, die aber zunächst von Politikern wie Metternich, Publizisten wie Gens und Friedrich Schlegel, von Historikern wie Leopold von Ranke ins 19. Jahrhundert tradiert worden waren. ins politische Denken jener, die bald nach 1815 als Jakobiner, Demagogen und zuletzt als Liberale diffamiert wurden, haben derartig negative Urteile aber erst mit der Revolution von 1820-21 in Neapel und Piemont Eingang gefunden. Ich möchte jetzt kurz das darlegen. Kein Ereignis in Italien bis zur Wahl Pius des IX., vielleicht bis zum Krieg von 1848-49, ist in der deutschen Öffentlichkeit auf so tiefe Resonanz gestoßen wie eben diese beiden Revolutionen. Die Oppositionellen in Deutschland folgten diesen Entwicklungen mit Sympathie, einigen Hoffnungen auch für die eigene deutsche Situation und auf den radikalen Flügeln mit Ansätzen zu aktiver Hilfeleistung. Man hat damals an deutschen Universitäten freiwillig rekrutieren können für die Revolution in Piemont. Man hat sehr viel publiziert, im süddeutschen Raum vor allen Dingen begeisterte, zustimmende Artikel über den Verlauf der Revolution in Neapel und Piemont. Das alles im Jahre 1820 und im Frühjahr 1821. Als Beleg vielleicht möchte ich anführen, dass selbst Arndt, den wir eben sehr kritisch über das Italien seiner Gegenwart sich haben äußern hören, 1820 an seinen Freund und Bekannten, deutschen Philosophen Schleiermacher, schrieb: Wenn Österreich diesmal die Italiener vielleicht auch überrennt, was bringt's? Werden sie die Geister unterjochen können, die in jenem Lande so weit wach sind, dass die Leute fühlen, dass fremde Herrschaft immer Knechtschaft ist? Das ist das, was Arndt im Augenblick der italienischen Revolution 1820 hoffte und meinte. Und wir sehen, wie sich sein Urteil bis in die 40er Jahre hinein dann also ganz extrem verschlechtert hat. Um das nur noch zu erwähnen, mit ähnlichen Sympathien wie Arndt haben dann auch andere, wie zum Beispiel Stein, die italienische Bewegung gesehen, obwohl Stein natürlich nicht den italienischen Revolutionen hat zustimmen können. Er war kein Revolutionär. Revolutionär. Der also wie Arndt bereit war, Gewalt und gewalttätige Methoden in Kauf zu nehmen. Für die große Mehrheit der oppositionellen Kräfte in Deutschland kam die Niederlage der Neapolitaner und Piemontesen, zumindest die Leichtigkeit des österreichischen Sieges, völlig überraschend. Umso größer die Enttäuschung, umso größer die Verachtung für die Besiegten. Auch in der liberalen öffentlichen Meinung setzte sich weitgehend das Urteil von Jens durch, der in der Augsburger Allgemeinen Zeitung schrieb: Die neapolitanische Revolution hat einen Ausgang gefunden, der an Lächerlichkeit und Verächtlichkeit selbst die ungünstige Meinung ihrer entschiedensten Widersacher weit hinter sich zurückließ. Görres, der allgemein noch als Wortführer der Demagogie galt, sah in diesem Ende nichts als Schwäche, Ohnmacht und Feigheit. Wilhelm Traugott Krug, Mitinitiator des deutschen Philhellenismus, der radikale württembergische Publizist Friedrich Seibold und viele andere äußerten sich ähnlich. Also in diesem Augenblick entsteht bei den deutschen Liberalen Enttäuschung, Verachtung für die italienische Nationalbewegung, die sich so wenig erfolgreich gezeigt hatte und nachdem man vorher so große Hoffnungen hineingesetzt hatte, war der Rückschlag nun umso größer. Man fühlte sich praktisch auch als deutscher Liberaler durch diesen leichten österreichischen Sieg blamiert. Das wird in sehr vielen Publikationen der Zeit deutlich. Die Revolutionen und Aufstände im Kirchenstaat und in Modena 1831-32, der Zug nach Savoyen und andere Versuche in den nächsten Jahren, die in Deutschland ein vergleichsweise nur geringes Aufsehen erregen konnten, haben dieses erste Urteil über die Praxis und die Erfolgsaussicht der italienischen Freiheitsbewegung noch befestigt. Zudem wurde angesichts der Zersplitterung der verschiedenen Aktionen sowie deren mangelnder gesamtnationaler Zielsetzung die These vom italienischen Provinzialismus, der jede wirkliche Einigung unmöglich machen müsse, zu einem Topos deutscher Italien betroffen. Wilhelm Schulz, ein süddeutscher Liberaler, der aus dem Umkreis von Rotteck, von Karl von Rotteck, hat im Staatslexikon, im Rotteck-Welterschen Staatslexikon, die vorherrschende Meinung der deutschen Liberalen noch einmal deutlich formuliert. Über die italienische Bewegung schreibt er: Was nur der Sturm der aufbrausenden Leidenschaft zusammengeweht hat, wird sich ebenso schnell wieder zerstreuen, sobald kein rascher Erfolg gewonnen wird. So war es in den letzten Revolutionen der Bewohner der Romagna und anderer Teile Mittelitaliens, so früher in denen der Piemonteser und besonders der Neapolitaner. Bei solchen Eigenschaften des Geistes und Charakters werden aber die Italiener nie imstande sein, sich aus eigener Kraft ihre politische Freiheit und Selbstständigkeit zu erringen. Wenn es vor 1848 im deutschen Liberalismus wohl eine Griechen- und Polenbegeisterung, aber keine vergleichbare emotionelle und praktische Anteilnahme am Schicksal Italiens gegeben hat, so ist dies zwar in der sehr viel näheren deutschen Bekanntschaft begründet, mit diesem Land eben mit Italien begründet. Diese Bekanntschaft hat aber erst nach der frühen politischen Enttäuschung die Grundlage für eine skeptische Sicht der Zukunft Italiens bilden können. Gegen solche Meinungen, die in Deutschland so weit verbreitet waren, musste zum Beispiel ein sympathisierender Beobachter wie Mittermeier, der Heidelberger Rechtslehrer Mittermeier, sich erst des Längeren wenden, bevor er sich seiner eigentlichen Schilderung italienischer Zustände zuwenden durfte. Das ist ganz durchgängig in der deutschen Literatur. Wer mit der italienischen Freiheitsbewegung sympathisiert, muss zunächst sich gegen dieses deutsche Vorurteil über die politische Qualität des italienischen Volkes wenden. Das findet man immer wieder. Dennoch, bei aller Skepsis schien vielen deutschen Liberalen in den letzten Jahren des Vormärz der Gedanke eines einigen und freien Italiens nicht gänzlich abwegig. Meist aber wurde die Realisierung dieses Zieles in die fernere und fernste Zukunft verlegt, wobei entweder eine den ethnografischen und politisch-kulturellen Zersplitterungen gemäße, jetzt Zitat, Föderation nach Art des deutschen Zollvereins das einzige für jetzt mögliche und wünschenswerte sein könne, das schreibt eben dieser schon erwähnte Kölle, oder es wurde das genaue Gegenteil davon als unumgängliche Vorstufe der Einheit gefordert. Erzwingen der Einheit, so ahnt, durch einen schöpferischen Helden ein halbes Jahrhundert lang oder ähnliche Herrscher ein volles Jahrhundert als Nachfolger. Also einmal ein ganz rigider, gewalttätiger Zentralismus, der Italiener zusammenzwingen soll, auf der anderen Seite ein den Provinzen und der Provinzialisierung rechten tragender Föderalismus nach gewissen Vorstellungen, die sie in Deutschland in dieser Zeit schon gang und gäbe waren und sich der Landflucht durchsetzten. Das eben als Methode, in gewisser Weise dem politischen Einheitstraum Italiens näher zu treten. Mehr wurde kaum zugestimmt. Wurden der italienischen Einheitsbewegung aber dann doch einmal Erfolgschancen in der Gegenwart eingeräumt, dann fand man sie in dem Umstand begründet, dass die Italiener, Zitat, jedem äußeren Anstoße folgen und an jede künftige größere Bewegung im europäischen Völkerleben sich gern und leicht anschließen werden. Insofern das, wie allgemein behauptet wurde, nur nach Frankreich hin zu erwarten war, entstanden auch bei eher radikalen Liberalen zuweilen anti-italienische Stimmungen. Ich denke da zum Beispiel an Gutzko, der sehr böse Dinge über die italienische Freiheitsbewegung in den 40er Jahren geschrieben hat. Gerade eben weil sich diese italienische Freiheitsbewegung nach Frankreich hin orientiert hat. Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass der Gedanke eines freien Italiens in der liberalen deutschen Öffentlichkeit immer auf Sympathien gestoßen ist. Auf Sympathien, die sich aus der Anteilnahme an der Entwicklung der liberalen und nationalen Ideen in Europa, aus dem Bewusstsein besonderer historischer Verbundenheit und besonderer gemeinsamer Betroffenheit durch die Ordnung von 1815 ergeben haben. Hierzu ließe sich eine lange Reihe von Äußerungen Arndts, Steins und Görres, der Schriftsteller Wilhelm Müller, Heine und Börne, süddeutscher Liberaler wie Karl von Rotteck, Mittermeier und Kölle und viele andere Publizisten der Zeit vor 1848 zusammenstellen. Ich möchte hier aber nur Wilhelm Schulz noch einmal anführen, der also diese Haltung, die sich aus dem Bewusstsein paralleler Geschichte ergeben hat, sehr gut zusammengefasst hat. Ein ganz ähnliches Schicksal, schreibt Wilhelm Schulz, ein ganz ähnliches Schicksal durch ähnliche Schuld herbeigeführt hat unser deutsches Vaterland und hat Italien betroffen. Die Kraft der Deutschen wurde an die Unterjochung des in seiner Zerstückelung schwachen Italiens verwendet. Und mit Unmacht und Zerrissenheit Italiens, und die Unmacht und Zerrissenheit Italiens wurde mit der Unmacht und Zerstückelung Deutschlands erkauft. Dieses gleiche Schicksal aber hat diesseits und jenseits der Alpen dieselben Gefühle und dasselbe Streben nach nationaler Vereinigung und nach Befreiung von jedem fremden Joche erweckt. Aus dieser Haltung ist eben eine sehr prinzipielle Sympathie mit der italienischen Unabhängigkeitsbewegung erwachsen. Nur sehr allmählich, eigentlich erst im Revolutionsjahr 1848, entdeckten die Liberalen Unvereinbarkeiten in den nationalen Zielsetzungen beider Bewegungen. Gerade die Überzeugung von der relativen Machtlosigkeit des italienischen Freiheitsstrebens, der damit verbundene Glaube an die Unerschütterlichkeit der österreichischen Herrschaft in Oberitalien, aber eben auch eine prinzipielle Italien-Sympathie haben womöglich die deutsche Italien-Literatur der 40er Jahre an der Offenlegung potenzieller Konfliktzonen verhindert. Diese Italien-Literatur hat jene Ideen, die die Italien-Politik der Paulskirche bestimmen sollten und die zu so enttäuschenden Ergebnissen aus italienischer Sicht gelangten, kaum diskutiert. Ideen von der deutschen Südgrenze, deutschen Sicherheitsinteressen in Italien gegen Frankreich, wirtschaftlichen und handelspolitischen Belangen im südeuropäischen Raum, der Zugehörigkeit Österreichs und vor allen Dingen Deutsch-Österreichs zu Deutschland und der historischen Feindschaft Frankreichs, obwohl alle diese Ziele und Überzeugungen entscheidende Rückwirkungen auf das Verhältnis zu italienischen Freiheitsbestrebungen haben mussten. Also diese Dinge, die später in der Paulskirche entscheidend für die deutsche Haltung, für die Haltung des liberalen deutschen Parlaments zu Italien werden, sind in der Italienliteratur nicht diskutiert worden, sondern eher am Rande in anderen Publikationen zur Sprache gekommen. Die italienische Aktion in deutscher liberaler und radikaler Sicht, also die revolutionäre Bewegung oder die Befreiungsbewegung in ihrer konkreten Form. Ja. Für die Linke innerhalb der deutschen oppositionellen Bewegung ist bis 1848 entscheidend geblieben, dass die italienischen Freiheitskräfte als Verbündete gegen den gemeinsamen Gegner die restaurierte Ordnung hier wie dort in Gestalt der österreichischen Monarchie gelten musste. Es war dies eine rein pragmatische Stellungnahme, ganz unabhängig von persönlichen Meinungen über die Italiener, aber geprägt von Hoffnungen auf einen internationalen Befreiungskrieg. Sie war zugleich illusionär, weil sie die realen politischen Verhältnisse in Italien meist außer Acht ließ, stattdessen mit der Unterstützung auch dieser Befreiungsbewegung durch ein revolutionäres Frankreich rechnete. Diese Italien-Sympathie aus internationalistisch-revolutionärer Gesinnung war schon 1820-21 deutlich geworden. Auf den Burschentag von 1821 meinte ein Redner, das rohe Zugreifen gegen die Freiheit ist eingetreten. Die Drohungen von Aachen, also des Kongresses von Aachen, die Maßregeln von Karlsbad, haben sich in Kanonenschüsse gegen die Carbonari in Piemont und Neapel übersetzt. Aber die Loge der Carbonari wird plötzlich über die ganze Erde verbreiten und wir, wenn wir auch einen anderen Namen führen, sind dennoch ihre Mitglieder. Das hier angesprochene Verbundenheitsgefühl hat bekanntlich wiederholt zu Ansätzen organisierter Kooperationen geführt. Im Schweizer, später auch im englischen Exil, nicht erst in Mazzinis jungen Europa, sondern bereits während der Revolution von 1820-21. Es hat auch in der Paulskirche noch die Haltung der Linken zum Italien-Problem bestimmt. Aber die Radikalen haben doch nur wenig zur Formung des deutschen Italienbildes beigetragen, dies aus dem Ausland oder, aus den, oder unter den in Deutschland herrschenden Bedingungen auch nicht leisten können. Zudem scheint fraglich, ob die Vorstellung eines von Sekten politisierten und revolutionierten Italien in breiteren liberalen Kreisen dauerhafte Sympathien hätte erwecken können. Denn nach 1819 hat das liberale deutsche Bürgertum politische Geheimbündelei im Allgemeinen abgelehnt und ebenso ablehnend wurde, von den angedeuteten Ausnahmen abgesehen, der italienische Carbonarismus beurteilt. Wie groß auch immer das Interesse an dieser aufregend unheimlichen Erscheinung im deutschen Raum gewesen ist. Hingegen hat die allgemeine Abneigung der deutschen Liberalen gegen revolutionäre Methoden die Stellungnahme zur italienischen Freiheitsbewegung weniger betroffen. Die im Vergleich zu Deutschland besonders bedrückende Situation in Italien wurde durchaus berücksichtigt. Also dass in Italien parlamentarische Oppositionsformen und dergleichen publizistische Oppositionsformen gar nicht möglich waren, sondern dass eben hier ganz andere Bedingungen der Auseinandersetzung mit der restaurierten Ordnung aufgezwungen waren praktisch. Es fällt aber auf, dass die deutsche politische Italienliteratur seit Ende der 30er Jahre, also in einer Phase äußerlicher Ruhe in Italien, deutlich zugenommen hat und dass die Autoren bemüht sind, die dort herrschende praktische Reformgesinnung rühmend hervorzuheben. Hier könnte man dann anschließen, dass die Methoden Mazzinis natürlich sehr negativ besprochen worden sind, während man gleichzeitig der Person selbst aber einige Bewunderung gezollt hat, eben als Typus einer neuen italienischen Generation. Beurteilung seiner Ziele, aber Bewunderung dieser aktiven und sehr wirksamen Person. Damit ist schon einiges zu der Frage angedeutet, ob Praxis und Aktion des italienischen Risorgimento vor 1848 anregend auf die deutsche Bewegung gewirkt haben, wie das um 1859-60 offensichtlich in gewissen Grenzen geschehen ist. Sehen wir von Einflüssen ab, die 1820-21 die Organisationsform der Carbonari und die Vorstellung eines Militärputsches à la Riego und Pepe möglicherweise auf einige deutsche Liberale ausgeübt haben, so kann nur gesagt werden, dass Italien Anschauungsmaterial über Formen und Möglichkeiten des Kampfes um Freiheit und Selbstständigkeit geboten hat. In einer Reihe von liberalen Beiträgen zur Diskussion um nationale und verfassungsmäßige Freiheitsrechte der Völker sind Rückgriffe auf die italienischen Erfahrungen von 1820-21 festzustellen. Und der Hinweis auf Italiens Erfahrung mit Österreich diente häufig zur Charakterisierung dieser Macht. Noch öfter aber trug die Bezugnahme auf die italienische Bewegung zur negativen Definition der eigenen politischen Stellung so bei. So etwa bei Wilhelm Traugott Krug, den ich eben schon kurz erwähnt habe, der einen gemäßigten deutschen Liberalismus von einem carbonarisch-revolutionären in Südeuropa abhob. Oder bei Ernst Moritz Arndt, der eine deutsche volksverbundene Bewegung einer elitären, französisch-fremdbestimmten in Italien gegenüberstellte. Im Allgemeinen wurden die politischen und die sozialen Strukturen Italiens, damit zugleich die dortigen Formen der Opposition, für viel zu rückständig gehalten, um für die deutsche liberale Theorie und Praxis fruchtbar gemacht werden zu können. Und schon die Übernahme der spanischen Cortes-Verfassung in Piemont und Neapel war unter diesem Gesichtspunkt 1820-21 kommentiert worden. Für die 40er Jahre muss diese Aussage vielleicht geringfügig modifiziert werden. Mittermeier, Kölle und andere Beobachter haben die deutschen Zeitgenossen nun auf vorbildliche Formen des politischen Lebens und der sachlich nüchternen Reformgesinnung in der italienischen oppositionellen Elite hingewiesen. Doch war dies weniger eine wirkliche Aufforderung, von der italienischen Bewegung zu lernen. Vielmehr ist darin eine Selbstbestätigung von in Deutschland schon eingeschlagenen und gerade diesen gemäßigten Liberalen allein sinnvoll erscheinenden Wegen zu sehen. Denn andere nicht in dieses Italienbild passende Erscheinungen wurden kaum 1848 dann nur erschrocken zur Kenntnis genommen. Auch in diesem Sinne ist Christian Friedrich Kölles Ausspruch im Jahre 1848 zu verstehen. Die Entwicklung der Dinge in Italien hat gewiss jeden überrascht, auch den, welcher die früheren Zustände genau kannte und sie ruhig und unbefangen beurteilte. Ich glaube, unter diesen Schwierigkeiten hat dann auch die deutsche Italienpolitik in der Zeit der Paulskirche sehr gelitten. Ich danke. Dunque, Alkes, che ha fatto questa indagine, come avete sentito, studiando la stampa e studiando la letteratura sull'Italia degli anni tra i 15 e i 45, si è limitato, come dice all'inizio, ad alcuni punti, cioè osservazioni per lo sviluppo e anche per le misure crescenti di un interesse tedesco alle cose italiane, poi alcune interpretazioni date da tedeschi dell'indole degli italiani e della natura della politica italiana, e poi possibili influenze italiane sul movimento che iniziava in Germania. Lui crede di poter premettere che esisteva già dall'inizio un interesse reciproco, interesse causato dal semplice fatto che i kräfte der Bewegung, le forze del movimento, avevano più o meno gli stessi obiettivi e avevano gli stessi nemici, cioè un movimento che sorge sia in Italia sia in Germania contro l'ordine stabilito a Vienna. Poi ha voluto dire all'inizio che la parola liberale viene usata da lui in un senso molto largo, senza voler discutere se l'uno o se l'altro è stato davvero un liberale, ma abbiamo saputo nell'introduzione di Matteo che questo è un altro problema molto più largo. Allora, lui dice che nel linguaggio dell'epoca i concetti liberali e di opposizione dicevano più o meno lo stesso, cioè come liberali si intendono qui tutti quelli che si trovano nell'opposizione contro il regime conservatore. E alla fine poi cerca di distinguere fra la visione dei liberali più moderati e di quelli radicali. Però, esclusa questa fine della relazione, parla della opposizione come tale. Poi ci ha messo un primo primo sottocapitolo sulle condizioni esteriori delle conoscenze tedesche sull'Italia. Dall'inizio del secolo il numero dei giornali era cresciuto, le informazioni sull'Italia cominciavano ad essere abbastanza numerose, e così si può dire che dall'inizio dell'Ottocento in poi anche i fatti politici sul penisola venivano spiegati o almeno descritti in non pochi giornali, che però venivano letti, come sappiamo tutti, da un gruppo relativamente piccolo di gente colta, soprattutto della borghesia e della nobiltà. Secondo le divisioni degli articoli politici su cose tedesche, si parlava nei giornali italiani al solito non sull'Italia, ma sui singoli stati italiani. E qui bisogna poi risalire da una certa coscienza cosmopolita che in un certo senso un carattere liberale e conservatore, un certo cosmopolitismo che si interessa molto degli affari di altri paesi. E poi bisogna aggiungere che soprattutto nel periodo di quella tranquillità imposta nella stessa Germania, l'interesse si rivolge vieppiù ai fatti di altri paesi. La censura esisteva, però la censura non impediva queste informazioni che provenivano da altri paesi. La letteratura italiana dell'epoca era in sostanza abbastanza nota in Germania, esistevano numerose traduzioni e certi libri venivano letti anche nella lingua originale. La tendenza politica che si trovava in non pochi romanzi veniva capita, compresa, però non sempre accettata. Una letteratura, la letteratura strettamente politica italiana e soprattutto quella degli italiani nell'esilio, nell'emigrazione, però è stata accettata, è stata letta e discussa soltanto dall'inizio degli anni 40. Più importante, secondo Alkes, per le conoscenze italiane, era il fatto che proprio dalla Germania molti appartenenti a questa classe colta conosceva l'Italia. Non esisteva paese in Europa che era lo scopo di tanti viaggi tedeschi, come lo sappiamo, in quel periodo. Perciò esiste una letteratura turistica sempre più larga, proprio con l'incremento di questi viaggi, cioè tanti libri sul paese classico, così come poi ha detto Benedetto Croce quando rimproverava ai tedeschi che loro in Italia non hanno visto e non si sono interessati degli uomini del Risorgimento, ma dei tanti resti, dei monumenti di Roma antica, eccetera. Allora c'era soprattutto questa visione o classica o romantica dell'Italia che ha incrementato l'interesse e i viaggi dei tedeschi verso il sud, e naturalmente questi interessi hanno molte volte impedito che nascesse un interesse anche politico. Però bisogna distinguere fra questa visione dell'Italia della gente che viaggiava e poi di un lento processo di interesse per i fatti politici, processo che comincia proprio dagli anni 20. Poi tratta della nazione italiana come tale nel giudizio dei tedeschi e dice non tanto quel diffuso interesse per l'Italia antica, ma una strana e molto un giudizio molto parziale sulla natura politica degli italiani e alla base di molti malcontenti e di, anche di molti giudizi sbagliati sull'Italia dell'epoca. Perché questo giudizio sulle possibilità, sulle facoltà e sulle intelligenze politiche degli italiani era insomma un giudizio molto negativo. Si parlava di certi cicli storici dell'ascesa e della lenta decadenza dei popoli e riassumendosi potrebbe dire che scrittori come un certo diplomatico Kölle, ma anche Ernst Moritz Arndt, che loro dicevano l'Italia ha avuto dei periodi molto importanti, però secondo una legge generale, dopo lunghi periodi di grande forza spirituale, morale e politica, si arriva poi a dei periodi altrettanto lunghi di decadenza spirituale e politica. Perciò dall'Italia di oggi non si può aspettarsi delle iniziative politiche. Poi c'è in Arndt, come in molti altri scrittori del movimento, c'è anche una spinta molto radicale di origine protestante che vede in quella Italia cattolica medievale dei residui in parte di un paganesimo e in parte di un cattolicesimo medievale, cioè di forze spirituali e sociali che nel loro giudizio avrebbero impedito lo sviluppo di una coscienza moderna politica. Allora, un giudizio molto negativo sugli italiani come nazione, giudizio negativo che poi si avvicina, questo giudizio dei liberali si avvicina all'opinione delle forze conservatrici perché anche loro credevano che le qualità politiche degli italiani fossero minime. E qui cita poi pubblicisti come Heinz Schlegel, anche eccetera, qui nasce poi una continuità del giudizio sulla presunta incapacità italiana in campo politico. E dice poi che soprattutto il fallimento delle rivoluzioni del 20 e del 21 in Piemonte e in Napoli hanno provocato questi giudizi negativi. Prima, lo stesso Arndt, che lui poi ha citato, credeva che gli austriaci non potessero dominare l'Italia a lungo tempo, che i germi della libertà nazionale non potevano essere cancellati. Però dopo l'esito di questa rivoluzione, i giudizi dei liberali si avvicinano molto ai giudizi dei conservatori dicendo adesso avete visti che loro non sono capaci di fare una rivoluzione. E proprio perché alcuni di questi liberali avevano sperato in un successo sia nel Piemonte sia a Napoli, dopo la disfatta, la delusione diventa più grave, la delusione molto grave che come conseguenza ha anche un certo disprezzo per i vinti. Così che il giudizio di Gens, che queste rivoluzioni siano state ridicole, questo giudizio trova un certo consenso anche nella pubblicistica liberale e anche Goebbels, che allora è ancora dalla parte delle opposizioni, vede nei fatti italiani di quel periodo debolezza e viltà. Allora, non, questa gente dal 20 in poi non si aspettava più granché dagli italiani. E anche le rivoluzioni e le sommosse nello Stato Pontificio a Modena, i fatti di Savoia e gli altri tentativi di attivare gli italiani non hanno potuto modificare questo primo giudizio negativo sulle possibilità di una insurrezione nazionale in Italia. E poi c'entra già qui un termine che poi fa parte di tutti i giudizi sull'Italia, si parla del provincialismo che nella visione di questi liberali tedeschi avrebbe impedito una vera rivoluzione nazionale. Così troviamo anche nel famoso Staatslexikon, in quella enciclopedia del liberalismo tedesco degli anni 30 e 40, un articolo di Wilhelm Schulz che più o meno dice che in Italia ci sono state certe passioni per una unità nazionale, ma che purtroppo queste passioni e anche le ultime lotte rivoluzionarie in Romagna non hanno avuto una forza tale da poter davvero cambiare la situazione italiana. Schulz dice con una certa resignazione che gli italiani purtroppo non saranno mai in grado di crearsi con le proprie forze una libertà e una indipendenza politica. Troviamo dunque nel liberalismo tedesco prima del 48 un largo movimento di simpatie per i polacchi e per i greci, però in quanto concerne l'Italia c'è questo giudizio un po' rassegnato che non si aspetta un vero cambiamento delle cose italiane. Un uomo come Mittermeier, uno dei pochi che poi hanno scritto degli articoli, dei libri con grande simpatia per il nascente movimento italiano, doveva nel suo libro Italienische Zustände da prima combattere questi giudizi negativi assai diffusi. Però se questo è il quadro generale, esistono poi proprio verso la fine del nostro periodo, cioè negli anni 40, esistono alcuni scrittori liberali i quali credono che sia possibile la creazione di una Italia libera e unita. Per lo più però si credeva che questo scopo sarebbe stato raggiunto soltanto dopo un periodo molto molto lungo, e qui si parlava o di un intermezzo in modo di una federazione di stati italiani sul modello del Solfaen tedesco, oppure si parlava della possibilità che un centralismo rigido fatto da un leader molto forte forse avrebbe potuto imporre all'Italia questa unità. Lo stesso Arendt credeva ormai che soltanto con un tal centralismo rigido si avrebbe potuto creare una forma di unità nazionale. Per il momento anche questi simpatizzanti non credevano alla possibilità di una realizzazione delle aspirazioni politiche italiane. Semmai si diceva eventualmente gli italiani saranno abbastanza furbi a imitare subito, a mettersi subito in un movimento europeo che sta per nascere, e forse gli italiani sapranno poi di trovare un trait d'union con la Francia. Se in Francia nasce una rivoluzione, forse gli italiani parteciperanno a questa rivoluzione. Cioè eventi al di fuori dell'Italia possono eventualmente causare dei cambiamenti in Italia. E qui notiamo subito un punto che molti liberali, nonostante certe simpatie per l'unità italiana, ha creato delle riserve molto gravi che poi durano, perché se un'Italia libera sarà più o meno dipendente da una Francia rivoluzionaria, l'Italia sarà dalla parte dei nemici della Germania, perché una rivoluzione, un altro movimento nazionale che sorge dalla Francia, avrebbe potuto mettere in pericolo la situazione tedesca. Dunque, nonostante tutte queste reticenze e tutti questi dubbi, cresce negli anni 40, si diffonde negli anni 40 il pensiero di un'Italia libera, nascono delle simpatie per una Italia libera, simpatie che nascono dall'interesse che si sviluppa nella Germania degli anni 40 per un cambiamento radicale in senso nazionale in tutta l'Europa, e anche dalla coscienza di quella storia comune e dei destini comuni che Italia e Germania hanno avuto. E così leggiamo qui negli anni 40 già quei pensieri che poi dopo incontriamo in Gregorovius e anche in Treitschke, i parallelismi storici fra le due nazioni, lo stesso destino che ha causato sia la divisione storica della Germania come quella dell'Italia. Soltanto molto tardi, e lui dice soltanto nell'anno della rivoluzione del 48, i liberali tedeschi poi si sono reso conto che fra le aspirazioni dei liberali italiani e le aspirazioni dei liberali tedeschi c'erano dei problemi e delle differenze di fondo. Prima, stranamente, non si era mai pensato a questi problemi che poi sono venuti alla ribalta nelle discussioni della Paulskirche. Dove sarà la frontiera meridionale della Germania? Quali saranno gli interessi tedeschi per la sicurezza tedesca e le loro conseguenze in Italia? In che senso si può conciliare unità italiana e unità tedesca con i problemi connessi con la monarchia asburgica? In quale misura peserà sull'unità italiana, sull'eventuale unità italiana, l'influenza francese? Cioè, tutti questi problemi vengono discussi soltanto nei dibattiti della Assemblea Nazionale, mentre nella letteratura politica degli anni 40 non si trovano quasi mai. Poi un altro capitolo sull'azione italiana nella visione liberale e radicale. Allora, c'è stata soprattutto prima del 48, c'è stata soprattutto la sinistra che vede dei movimenti rivoluzionari italiani, gli alleati contro il nemico comune. E prescindendo da giudizi sugli italiani come tali, qui nei circoli della sinistra si creano delle speranze già molto presto negli anni 20, e si creano anche delle illusioni perché questi gruppi della sinistra non conoscevano abbastanza bene lo stato reale delle cose in Italia. Però nasce proprio qui, all'estrema sinistra, da una coscienza internazionalista e rivoluzionaria, quella simpatia per l'Italia che già negli anni 20 e 21 si è manifestata molto chiaramente con le simpatie per i carbonari, eccetera. E questa simpatia delle sinistre ha creato un'altra continuità che incontriamo poi pure nell'Assemblea Nazionale di Francoforte, in cui, come sapete, c'è stata tra i partiti tedeschi soltanto la sinistra che voleva appoggiare quasi tutte le richieste degli italiani. Dunque, questi sarebbero i due filoni liberali moderati che non volevano sapere di sette segrete e di rivoluzioni e corrente radicale democratica che aveva tante simpatie anche per i carbonari e per le rivoluzioni. Poi un altro aspetto importante anche per il nostro seminario, i libri e gli articoli che trattano gli eventi italiani, che trattano la soppressione delle rivoluzioni, prendono da lì lo spunto per il giudizio sull'Austria. Così, tramite le discussioni di cose italiane, c'entra nella pubblicistica liberale tedesca quel giudizio negativo sull'Austria che poi avrà le sue conseguenze. E poi c'è quella differenza che si fa in Krug e in Arendt, ma questo non ho capito, in Deutsche Volksverbund. Allora dicono che il movimento che sta per nascere in Germania è meno radicale, però più radicato nella popolazione che quello in nella tradizione anche popolare, Volkstum, no? Sì, also in der più autonoma. Mentre l'italiana viene influenzata dalla Francia. Dalla Francia, sì. Mentre credono che il movimento italiano sia piuttosto influenzato dalla Francia. E una modifica comincia negli anni 40. Adesso anche i liberali moderati cominciano a giudicare in modo molto più positivo la politica riformista in alcuni stati italiani, e si comincia a sperare che anche in Italia nasca una certa continuità di una evoluzione non rivoluzionaria ma evoluzionaria, e da queste speranze poi risulta che nell'anno 48 la sorpresa su quello che stava per succedere in Italia era molto vasta, perché l'immagine che proprio questi liberali si avevano creati dell'Italia era una immagine molto più moderata di quello che poi è successo nella rivoluzione del 48 in Italia. Grazie. Darf ich jetzt um Wortmeldungen bitten? Passere. Dire due parole brevi, tre parole. In Ein Gedicht, der berühmte Gedicht von Manzoni, gibt es eine kleine Epigraphe, eine Dedica, die Kernerin, dunque il sacrificio di Kerner è ricordato come esemplare. Il patriottismo di Kerner e della quello che viene chiamato generalmente Germania la guerra del Freiheitskrieg, è una poesia sul che non fu pubblicata da lui, da Manzoni, sull'Ostand, sul morto del 21, soffermato sull'aria sposa, come dice, cioè gli italiani si immaginano già che gli aiuti dei lombardi, quello che poi avvenne nel 48, e interessante questo fatto qui che la frase che dico la liberazione di testa è stato un modello per rovesciare un po' la sua sguardo. E questo volevo dire perché Manzoni dopo tutto è stata una figura veramente simbolica, diciamo anche di tutta un atteggiamento, di tutta una tradizione nuova che era allo stesso tempo romantica e Manzoni convivono, romanticismo è un rischio mafioso. Il romanticismo è anche un po' il forte comunismo, questo bisogna aver ricordato che a un certo punto diventando cristiano, quindi ci sono le due cose, anche quello interessante, questa convivenza di due tradizioni nel movimento patriottico italiano. Lei anche avrebbe potuto ricordare, forse facendo un salto avanti, quel scritto che mi pare attribuito a Engels anonimo, quello a proposito della frontiera, yeah. E poi anche la presenza alla Volkskirchel nelle discussioni parlamentari di qualcuno che non ricordo più nome del successore, questa questione della società, che discusse a nome, diciamo, a nome degli italiani, non so più se era un triestino o un veneto, forse era Giovanni Abbrato. Giovanni Abbrato, l'abate, sì. Che appunto si scontrò contro questo. Sì. Era di qui, era di Segonzano, di qui di Giovanni Abbrato, che era un rosmignano, un liberale, un abate liberale, conte, cui parenti sono qui presenti anche, e su cui esiste un bel libro della marchesa Nicoletta Cavaletti. Voglio solo concludere che abbiamo detto. Esatto. Posso dire soltanto che questo, naturalmente, tutta questa discussione del 48 era fuori dal suo tema. Lui parla soltanto di queste discussioni poi sulla importanza del quadrilatero per la libertà tedesca, per la paura dalla Francia, eccetera. Ich möchte nur zur Ergänzung etwas, eine Stimme bringen, die in der alle diese Dinge, die Sie gesagt haben, auch aufklingen. Das ist also 1846, ich komme wieder zu meinem, on revient toujours, c'est premier d'amour, wieder zu meinem Freund Möhring, der 1846, also ein österreichischer Offizier, in seinen sibyllinischen Büchern aus Österreich die These vertreten hat, die österreichische Monarchie ist also notwendig für die Freiheit, für die Kultur, für die Zivilisation, für alles, also in Europa. Nur mit einer Ausnahme, Oberitalien müssen wir freigeben, das können wir nicht halten, die Italiener werden sich befreien, sie müssen sich befreien. Wobei ich das zitieren möchte, ich habe leider hier nicht den deutschen Text, obwohl ich ihn also noch so im Kopf habe, sondern die italienische Übersetzung, die ich selbst von diesen Stellen gemacht habe. Und da kommt das alles eigentlich wieder. Hier schreibt er zum Beispiel im Jahr 46, allora nel 46, quel Capitano Möhring, che scrive in un libro che poi è uscito clandestinamente a Amburgo, ma poi scritto nel 46, trasportato a Vienna nel 48, nel gennaio del 48, poco prima della rivoluzione. E lì scrive appunto, dicevamo che l'esistenza dell'Austria come unione di paesi è necessaria moralmente e storicamente, cioè politicamente. solo per quanto riguarda la Lombardia e il Veneto, vogliamo fare una eccezione. L'Italia era già sotto gli imperatori la maledizione dei tedeschi, il cappio formato con la corda dell'ortodossia che li teneva prigionieri dei papi e li tirava da una parte e dall'altra. Ma come un tempo l'Italia meridionale per la Germania, ora l'Italia settentrionale costituisce per gli stati austriaci il complemento più innaturale, la pietra per il cui inserimento nello stemma mosaico lorenese finora non è stato trovato alcun mastice duraturo. È più facile che slavi e tedeschi arrivino a capirsi e ad avvicinarsi reciprocamente piuttosto che questo avvenga tra italiani e tedeschi. Perciò ci auguriamo che l'Italia, dall'Etna incandescente fino al nevoso Stelvio, sia lasciata libera alla sua tendenza naturale verso l'indipendenza civile, politica ed ecclesiastica. E poi continua, e può forse il gabinetto di Vienna proibire che la Francia in occasione di un conflitto con l'impero osi pensare di crearsi ai confini sud-orientali un Belgio come a nord-est, che stimoli le ambizioni della Sardegna, che faccia passare l'Italia nelle mani di un re costituzionale italiano, mantenendo il Papa soltanto come capo spirituale della Chiesa Latina? E certo potrebbe aver sorriso a qualche principe italiano, come al defunto duca di Modena, o sorridere ancora come all'attuale re di Sardegna, cioè Carlo Alberto, in questo periodo siamo lì, preferire la gloria della storia alla graziosa protezione e sorveglianza poliziesca dell'Austria. Se si guarda l'Italia che si estende verso il sud e che spinge i suoi lidi ridenti nel Mediterraneo, chiusa al nord dalla catena delle Alpi, cinta dall'acqua a meridione, ad occidente ed ad oriente, geograficamente ancora la cornucopia dell'Europa meridionale, come era stata una volta la cornucopia dello spirito per tutto il mondo civile, ora però snervata e decaduta come la Spagna e il Portogallo, come sottrarsi allora alla malinconica conclusione che per l'azione reciproca di istituzioni ecclesiastiche snervate e di cattive tirannie secolari, il più bello di tutti i paesi, con una razza umana di alte doti fisiche e spirituali, sia ora ridotto a mostrare il suo volto ridente allo straniero stupito e nauseato soltanto nel fango sanguinoso di sinistre congiure o in pallore di pigra voluttà. Ma ancora con maggiore meraviglia ci si domanda perché il suo esempio non ha giovato, perché l'Austria si ostina a tenere politicamente sotto tutela l'Italia, a costringerla cioè nello status quo della sua attuale miseria, e perché l'impero al contrario si è sottomesso lui stesso. Qui viene l'anticlericalismo: Möhring era cattolico ma il padre era stato protestante e lui era anticlericale, un fanatico anticlericale, e per il gioco del potere ecclesiastico italiano e della sua Chiesa Latina in così insanabile contrasto con ogni essere e sentire germanici. Come compenso per l'Italia settentrionale, noi ci auguriamo invece che diventino soggetti allo scettro austriaco le regioni danubiane, i paesi fino ai Balcani. E poi alla fine scrive, e ci si può domandare perché l'Austria anteponga a questa sua missione geograficamente determinata una volontà innaturale di austricizzare un'Italia nettamente separata e i suoi abitanti che tanto odiano i tedeschi. E poi alla fine ancora una citazione che poi vi interesserà forse, che soltanto la libertà civile e politica può rendere possibile una rigenerazione trarre l'Austria dalla sua triste situazione attuale, garantire il rafforzamento e la conservazione della monarchia. Mentre senza questa libertà, l'unico cemento politico in grado di tenere insieme le pietre della compagine statale austriaca, tanto eterogenee per forma e qualità, non può che seguire la dissoluzione e lo sgretolamento di uno Stato anomalo, la costituzione di uno Stato di Cechi in Boemia, Moravia e Slesia, di una potenza magiara in Ungheria e Transilvania, mentre l'Italia settentrionale si libererà, memore del schiavi siam, ma schiavi frementi. Io non so, lui lo cita in italiano, schiavi siam, ma schiavi frementi, io non so, deve essere da qualche opera di quel periodo, ma c'è forse un conoscitore dei testi dell'opera, deve essere o Bellini o Verdi o qualche cosa, questo schiavi siam, ma schiavi frementi. Questo, ma questo mi sembra qui è proprio tutto quello che è stato anche detto prima qui, da un lato le sinistre congiure, ma dall'altra parte l'Italia si libererà un giorno, e poi c'è questo curioso combinazione di anticlericalismo, l'Austria è adesso sottomessa ai papi. Wir sind ja mit diesem Apparat und auch mit der Ergänzung jetzt aus dem Möhring-Text bewusst in die Zeit vor 1848 ein wenig zurückgegangen, weil sich ja doch entscheidende Formationen und Konstellationen gebildet haben, die dann ab 1848 direkt in die Politik hineinwirken. Und ich möchte im Anschluss an das, was wir eben gehört haben, nur noch zwei Dinge hervorheben. Das ist erstens mal in diesem Arndt-Zitat, was wir ja auch gehört haben, dieses sehr negative Urteil über die Italiener als halbe Heiden und als halbwegs einem mittelalterlichen Katholizismus verbunden. Wenn wir die beiden Liberalismen vergleichen, dann muss man wohl sehr stark betonen, dass der deutsche Liberalismus vornehmlich aus den protestantischen Teilen Deutschlands hervorgegangen ist. Während die Katholiken aus vielerlei Gründen sich mehr oder minder, zwar in langsamen und im Einzelnen zu behandelnden Prozessen, auf die konservativ-föderalistische Seite geschlagen haben. Es gibt zwar auch in Deutschland einen liberalen Katholizismus, es gibt in Deutschland vor 1848 partielle Übereinstimmung zwischen politischem Katholizismus und Liberalismus. Wer die leugnet, kennt die 40er Jahre nicht. Aber seit 1848 sind die Fronten relativ klar. Das heißt also, der Liberalismus wird ganz entscheidend und fast ausschließlich von Männern geprägt, die aus dem Protestantismus hervorgegangen sind, und die von daher mit einer anderen Radikalität die Säkularisierung von Staat und Gesellschaft betreiben, als es etwa die italienischen Liberalen getan haben. Von da kommt es nämlich zu ganz erheblichen Missverständnissen zwischen den beiden Liberalismen, wenn etwa auch Bismarck und vor allen Dingen die Nationalliberalen in der Koalition mit Bismarck glauben, dass man eben von Cavour die Waffen für einen Kulturkampf entnehmen könnte. Und wenn Sie hinterher nicht verstehen, dass eine Regierung Minghetti kein Interesse daran hat, sich so radikal in den Kirchenkampf einzulassen, wie es die preußische Regierung getan hat. Hier sind grundlegende Unterschiede, die schon in diesem Arndt-Zitat zu Beginn eben der ganzen Diskussion deutlich werden. Das ist das eine, und das andere, wie mir scheint, das kann man an den Möhring nochmal anschließen. Warum passt denn eigentlich Italien nicht in Österreich hinein? Unter Maria Theresia hat es doch hineingepasst. Ja. Hier sind wir nämlich meines Erachtens auch wieder bei der Feststellung, dass sich durch die napoleonische Zeit eben doch ein völlig neuartiges politisches Bewusstsein entwickelt hat und dass man in einer völlig neuartigen Weise von einem liberalen oder nationalen Bewusstsein sprechen kann, was es eben nach 1815 gibt, während vor 1780 nicht bestand. Insofern formiert sich halt auch im Sinn der politischen, der nationalen Identität in den Jahrzehnten zwischen 1815 und 1848 jener Nationalliberalismus, der dann für die weitere Entwicklung entscheidend geworden ist. Allora, brevissimo riassunto in italiano, volevo sottolineare questo testo di Ernst Moritz Arndt, il suo giudizio duro sull'Italia cattolica, perché già in un testo come tale si vede che il liberalismo tedesco ha una provenienza piuttosto protestante. Esistevano, prima del 48, dei legami tra cattolicesimo politico e liberalismo politico. Legami anche per un certo periodo un po' stretti. Però poi c'è una netta divisione. I cattolici in Germania tendono più o meno verso l'Austria, verso il federalismo, verso le forze conservatrici. I protestanti tendono verso lo Stato unitario, lo Stato centralista, verso la Prussia. Da qui nascono, mi pare, molti malintesi fra liberalismo tedesco e liberalismo italiano. Nella tendenza per la secolarizzazione di Stato e società, questi liberali tedeschi provenienti dal protestantesimo sono molto più radicali che i vostri moderati, malintesi che vanno fino ai Kulturkämpfe che hanno avuto delle differenze notevoli fra quello che si faceva in Italia e quello che si faceva in Germania. Seconda osservazione che si riferisce proprio a quel testo di Möhring, perché l'Italia negli anni 20 e 30 non era più integrabile nell'Austria, mentre sotto Maria Teresa era stata in parte integrata. Mi pare che qui dobbiamo tornare proprio al carattere costitutivo del periodo francese. Fra il 1780 e il 1815 si è formata questa nuova concezione che tende verso liberalismo in senso nazionale, che ha creato una nuova coscienza anche politica, che poi dal 48 in poi si trasforma in azione politica. Perciò mi pare questo retrocedere negli anni 20 e 30 può servire da premessa in tutto quello che discuteremo più tardi. No. Corsini. Sì, volevo anche, un po' per allargare il discorso dopo l'intervento di Pastore D'Albecco, dire che mi pare opportuno sottolineare, così evito poi di riparlarne anche nella mia relazione, il punto dell'incontro che c'è stato a Francoforte, di cui ha parlato il professor Arlier, è stato un incontro e pieno di speranze da parte del liberalismo delle zone degli italiani comprese nell'impero austriaco. È un incontro pieno di speranze e che è andato poi, completamente deluso. È stato il primo contatto nell'assemblea costituente di Francoforte, non contatto culturale tra il liberalismo trentino e anche delle zone orientali d'Italia, era una particolarmente trentina, ma è stato il primo incontro politico sui problemi concreti. E Giovanni Prato, a cui risale, poi ne parlerò, era la mia relazione, è interessante questo, era un sacerdote che è il fondatore del Movimento Liberale Trentino. Il fondatore e quando nel 1870 è stato costituito il Partito Liberale Trentino, perché è stato costituito nel 1870, è uno dei promotori e uno degli iscritti, Giovanni Prato. Era andato a Francoforte con delle grandi speranze che ha lasciato anche in una lettera agli elettori, dove il problema della nazionalità era appena toccato. I grossi problemi erano quelli di un rinnovamento totale della vita civile, dei rapporti Stato-Chiesa, di un risorgimento, non nel senso nazionale, ma nel senso morale e naturalmente quello del costituzionalismo. E ha avuto questi appoggi da parte della sinistra, ma era debole. La sinistra era debole. E naturalmente c'era anche la pressione da parte di Vienna. E queste speranze sono andate completamente deluse. Del piano generale di rinnovamento. Posso raccontare qui una cosa che è interessante? Lui parlava al Parlamento di Francoforte e diceva: io sono di Rovereto, e un deputato tedesco gridava: das heißt Rofreit. E li troverete. Giovanni Aprato rispondeva: ma a Rovereto nessuno lo capisce la parola Rofrei, perché per i tedeschi, per i tirolesi, queste antiche espressioni Rofrei per Rovereto e naturalmente Trient, come ancora adesso si dice, per Trento, era una affermazione che lì c'era ancora un certo influsso di lingua tedesca. E allora Giovanni Aprato diceva: ma ecco, nessuno capisce a Rovereto la parola Rofreit. D'altra parte, quello stesso Giovanni Aprato stringe dei contatti con Töllinger, con i futuri altcattolici, contatti che rimangono fino dopo il primo concilio Vaticano. Una cosa curiosissima, quel rosmignano, quel prete liberale, ma dall'altra parte molto nazionale, convinto nazionale, liberale. Sì, premetteva il problema della libertà e delle istituzioni. Premetteva il problema delle libertà e delle istituzioni, e dentro quello collocava il problema della nazionalità. Soltanto come un problema conseguenziale, prioritario era quello delle strutture dello Stato. Sì, credo che il libro della Cavaletti, un buon libro, ma vede troppo nella tradizione il problema dell'italianità del Trentino, eccetera, non vede queste sfumature. E poi volevo dire che concordo esattamente anche con quanto ha detto a proposito del maggior rilievo e della maggiore risonanza che nella Confederazione Germanica avevano i problemi riguardanti la Polonia e il movimento polacco. Forse però, oltre che per simpatia, anche perché erano estremamente più attivi i circoli nazionali polacchi nella Germania, però, come del resto si ritrova anche nei rapporti della censura, proprio nel periodo dal 15 al 47, che ho visto anche recentemente, e sono indicati e c'è la testimonianza che sono molto più numerosi e molto più attivi i circoli polacchi e anche le pubblicazioni occasionali e periodiche degli emigrati polacchi, per cui i polacchi erano chiaramente molto più presenti e su di essi si confluiva l'attenzione maggiore, insomma, nel mondo tedesco. Dazu aber zu sagen, dass die Deutschen von Polen und den polnischen Verhältnissen vor 1830, vor dem großen Aufstand, wenig oder eigentlich nichts gewusst haben. Und dass die Literatur der Polen sich in Deutschland dann eben erst nach den 30er Jahren verbreitet hat. Das Interesse also aus der Revolution und aus der Hoffnung, die man damals für die Polen gehegt hat, resultierte. Vorher wusste man sehr wenig von Polen. Und es scheint, dass auch einer der Gründe dafür zu sein, dass man sich so begeistern konnte. Darüber gibt es ja sehr viele Untersuchungen schon im deutschsprachigen Raum, die also sich mit den Polen und den Deutschen beschäftigt haben. Frankreich ganz besonders stark. Ja, bitte. Ja, ich wollte ja, ich No, volevo appunto dire qualche cosa su Mr. Mayer, che è stato ricordato, che è una personalità molto interessante, ma consente anche di porre una serie di questioni a proposito appunto del tipo di rapporti tra cultura italiana e cultura tedesca a partire dall'Ottocento. Mr. Mayer è un giurista, è in particolare un penalista, stato collaboratore di Feuerbach padre, di Anselm Feuerbach, e quindi il suo rapporto in un certo senso con l'Italia è abbastanza ovvio per un giurista. In Germania, tra l'altro, è stato tradotto Beccaria da Hummel, circolano molti altri penalisti della fine del Settecento e sono tutti per ragioni diverse abbastanza significativi. Carmignani, per esempio, è stampato in Germania, Renatti, che è un penalista di Roma, è cognato di Ennio Quirino Visconti, appartiene quindi a quell'ambiente romano che ha avuto anche dei trascorsi giacobini. Ecco, dunque, il rapporto di Mr. Mayer con l'Italia comincia in qualche modo per ragioni professionali, però direi che si sviluppa su un piano politico in una maniera che si può seguire molto bene a partire dal 32 circa in poi e fino al 66, soprattutto attraverso l'attività di una rivista che fonda in Germania, una rivista di legislazione comparata, che è i cui archivi conservati a Heidelberg sono veramente una miniera sterminata per ricostruire la cultura, i rapporti tra tedeschi e cultura, in particolare ovviamente cultura giuridica di altri paesi, dalla Russia agli Stati Uniti, ivi compreso naturalmente l'Italia. C'è infatti un carteggio con gli italiani che è di circa 5.000 lettere e quindi consente veramente di tracciare una mappa non soltanto della cultura giuridica italiana, come dicevo prima, ma anche però di una cultura giuridica politicamente orientata. Questo mi sembra appunto che, come dico, questo vada per l'appunto sottolineato. E se dovessi dare così un'impressione, non molto più di un'impressione, però, devo dire che dal punto di vista politico i circoli italiani che vi sono rappresentati sono generalmente quelli liberali moderati, cioè con una esclusione sicuramente di Martignani o in genere di altri radicali, e direi anche con una non cospicua presenza di cattolici. Voglio soltanto ricordare così, tanto per dare un'idea del tipo di documentazione che si può trovare. Ecco, c'è un gruppo molto nutrito di corrispondenti toscani, che va da Capei a Conticini, più noti conoscitori italiani della cultura tedesca. È un gruppo in sé molto significativo, per esempio si discute delle visite di Ranke in Italia, e non soltanto, naturalmente, di queste visite sotto il profilo del contributo alla ricerca storica italiana, ma anche sotto il profilo dei rapporti o comunque delle discussioni che nei salotti fiorentini in seguito a queste visite si vanno facendo. Un altro carteggio molto significativo, che però era già noto per altra strada, perché c'è il copia lettere presso l'Accademia delle Scienze di Torino, è quello con Sclopis. E direi che questo con Sclopis, che è uno dei più cospicui in assoluto, è anche uno dei più interessanti sul profilo della storia delle idee politiche. E qui torniamo all'opera degli italiani su Stengel del 34. Ecco, se mi è sembrato molto interessante l'osservazione appunto che faceva a proposito dello sforzo di Mr. Mayer di andare al di là di certi pregiudizi correnti nella pubblicistica tedesca, attraverso questa insistente richiesta di chiarimenti, di informazioni, di notizie, faccio il caso a Sclopis, mi sembra che venga fuori proprio soprattutto questo, cioè uno sforzo molto notevole da parte di Mr. Mayer, e siamo però per anni successivi, ho detto il carteggio comincia con Sclopis, comincia nel 39 e poi va avanti fino al 64 mi pare, quindi siamo un'epoca successiva, gli italiani si sostende. Ho l'impressione però che appunto attraverso questo immane lavoro di tessitura di rapporti personali, il tentativo di approfondire, di andare un po' più nel merito dell'analisi delle condizioni istituzionali, politiche e sociali dell'Italia, sia stato portato avanti da Mittermeier molto intensamente negli anni a venire. Qualche traccia rimane nella sua rivista, ma è una traccia molto estera in confronto, direi, con questo materiale documentato. Von den Reisenden haben Sie ganz allgemein gesprochen und haben auch eine Bemerkung von Croce referiert, wo er gesagt hat, dass diesen Reisenden die Realität Italiens deswegen entgangen ist, weil sie nur nach Trümmern der Antike gesucht haben. Aber ich glaube, das wäre zu billig, sich mit solchen Erklärungen abzufinden. Meine Frage geht dahin, kann man vielleicht etwas näher präzisieren, um welche Reisende es sich gehandelt hat? Und kann man möglicherweise aus ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, zu einer bestimmten Klasse, eruieren, warum es ein solch verfälschtes Italienbild gegeben hat? Insbesondere kann man unter Umständen sogar sagen, dass es ein bewusst verfälschtes Italienbild war. Es war, um das letzte gleich aufzunehmen, es war zum Teil ein bewusst verfälschendes Italienbild. Es ist ja bekannt, dass Burckhardt zum Beispiel einfach kein Interesse daran hatte, dass sich Italien vorwärts entwickelte, eben weil er Italien so ruhig und so rückwärtsgewandt haben wollte, wie es da sich in den 40er Jahren dargeboten hat. Auf der anderen Seite hat dieses deutsche Italien-Interesse, das sich auf Ruinen, auf die Vergangenheit konzentrierte, hat ja lange Traditionen. Das beginnt ja im 16., 17. Jahrhundert, ist im 18. Jahrhundert sehr stark. Goethe vor allem. Goethe, Winckelmann kann man da nennen. Sodass also diese Reisenden in einer gewissen Tradition nach Italien reisten und in einem gewissen traditionellen Italienbild nach Italien kamen. Sodass man hier vielleicht nicht sagen kann, diese Reisenden sind jetzt also mit gewissen Klassen oder Gruppen inzwischen nach Italien gegangen, haben deshalb nicht zusehen wollen. Denn das habe ich auch versucht anzudeuten. Um überhaupt zu sagen, wer ist nach Italien gereist? Es ist das Bildungsbürgertum oder die Gebildeten aus Adel und Bürgertum. Also eine Oberschicht natürlich, die nach Italien kam. Es kam aber auch zunehmend und zum Teil auch immer noch sehr viele Angehörige der Mittelschicht nach Italien. Da kann man zum Beispiel die Künstler nennen, die Maler, die sicherlich nicht zu den, Oberschichten zu rechnen sind, was ihren zumindest finanziellen Status in Italien angeht. Das ist zum Teil recht erbärmlich, wie diese Leute hier leben müssen, sich hier durchquälen müssen. Und das Handwerkerwandern, das ja fortdauert, das sich ja auch gewisse Vorstellungen Italiens vermittelt hat. Der Handwerkerwandern besonders nach Ober- und Norditalien in den österreichischen Raum hinein. Das findet aber keinen Niederschlag in der Literatur. Zum Teil doch, also seit wenig. Ja, es gibt eben diese unteren Bereiche der Literatur, die wenig auf uns gekommen sind, die triviale Papier zum Beispiel. Da also Rinaldo Rinaldini. Das, vielleicht das gelesenste Buch über Italien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überhaupt gewesen ist. Rinaldo Rinaldini, ja. Aber in Zusatzfall ist es die verblüffend wohl offensichtlich ganz unterschiedliche Kreise nach Italien gereist sind, ist dennoch das Bild über Italien ein einheitlich negatives. Ist das nicht verblüffend? Ich möchte nicht sagen, das ist nicht negativ. Das ist einheitlich negativ gewesen. Das ist meine Ausführung über das Negative im deutschen Italienbild bezogen sich darauf, wie wurde Italien als politische Nation, die sich einen eigenen Nationalstaat bilden kann in absehbarer Zeit, von deutschen Liberalen eingeschätzt. Bei Arndt, selbst bei Wolfgang Wenzel, der also wirklich ein Nationalist schon neuerer Prägung ist, findet man derartig viele Sympathieäußerungen über den konkret lebenden Italiener, der sich nur eben nicht darauf bezieht, wie dieser Italiener politisch arbeitet, politisch lebt und politisch seine Zukunft gestaltet. Das beiseite, aber alles andere, das Wirtschaftliche, das Arbeiten und so weiter, wird von diesen Leuten durchaus sympathisch geschildert. Und also, dass der Italiener so schlecht nicht wegkommt, wie das jetzt vielleicht aus meiner Arbeit heraus gekommen ist. Und es gibt eben sehr, sehr viele Sympathieäußerungen in dieser ganzen Zeit, egal aus welcher Gruppe man jetzt das nimmt, egal auf welcher politischen Provenienz der einzelne Autor jetzt ist. Ich habe gerade schon Menzel angeführt, Arndt angeführt, man kann Mittermeier von der anderen Seite her anführen. Das darf ich dazu auch noch etwas sagen? Es ist ja immer unser Miteinleiden, dass man auch in unserem Beruf Sachen, die vor 15 oder 20 Jahren publiziert worden sind, über den neu publizierten vergisst. Ich darf gerade zu dieser Thematik ja auf den sehr grundlegenden Aufsatz von Theodor Schieder hinweisen, über das Italienbild der deutschen Liberalen, der in deutscher Sprache Begegnungen mit der Geschichte wieder abgedruckt war, es war vorher schon in der HZ, und auf Italienisch in den Atti del Congresso di Torino, dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, da ist es also in italienischer Übersetzung erschienen. Ich darf auch vielleicht hier auch auf einen Aufsatz von mir hinweisen, aus dem Jahr 59, der in den Studi Italiani in Köln erschienen ist, über das Italienbild der deutschen Einheitsbewegung. Und es ist eben der ungeheuer starke Einfluss von Goethe und Winckelmann, der hier auf diese ganze Generation der Gebildeten gewirkt hat. Und auf der anderen Seite etwas, was wir heute nur neiderfüllt betrachten können, es haben damals sehr, sehr viel mehr Leute in Deutschland, jedenfalls in den Bildungsschichten, Italienisch gekonnt. Es bekannt, dass Goethes Vater seine italienische Reise noch auf Italienisch geschrieben hat. Goethe hat auch gut Italienisch gekonnt, auch wenn er bei der Übersetzung von Manzoni bekanntlich die Valli falsch übersetzt hat. Nicht wahr? Aber trotzdem, die Leute haben damals noch sehr, sehr viel, es gehörte eigentlich zum gebildeten Deutschen damals, dass er nicht nur Französisch und manchmal auch etwas weniger Englisch, aber jedenfalls Italienisch auch konnte, also neben Französisch. Und das gilt besonders also bei uns in Österreich für das Deutsch, die deutschsprachigen, also die deutschen Österreicher, die konnten alle Französisch und Italienisch und fingen erst nach der napoleonischen Zeit fängt dann das Kenntnis des Englischen an. Darf ich dann zu den Reisen noch eines sagen? Es könnte natürlich der Eindruck entstehen, als hätten diese Leute verfälschend geschrieben. Aber ich glaube, man muss sich gegen dieses Wort doch stark wehren. Herr Wandruschka hat an die Goethe- und Winckelmann-Tradition erinnert, aber das ist ja nicht die einzige. Italien, das war für den gebildeten Deutschen um 1800 das zweite Griechenland. Und Sie werden sicher nicht annehmen, dass man Griechenland verachtet hätte. Man war halt der Meinung, dass die großen Leistungen der Italiener, die sich ja zuletzt in der Ausbildung der europäischen Barockkultur manifestiert hatten, dass die großen Fähigkeiten und Leistungen der Italiener eben auf allen Gebieten der Musik, der bildenden Kunst, der Architektur liegen, aber gerade nicht auf dem der Politik. Das heißt also, indem man diesen Bereich ausklammerte, weil man ja die Dekadenz der italienischen Staatenwelt gewöhnt war, wie sie sich ja durch 200 entwickelt hatte, glaubte man sich gerade auf das zu konzentrieren, was nun den eigentlichen Wert Italiens ausmachte. Und in dem von Ihnen genannten Aufsatz von Schieder ist meines Erachtens mit Recht und am deutlichsten ausgeführt, dass es gerade jene Anfänge des Risorgimento gewesen sind, über die wir heute gesprochen haben, die ganz allmählich das bis dahin nur antiquarisch, ästhetisch, literarische Interesse der Deutschen an Italien in ein politisches Interesse verwandelt haben, sodass es eben in der Logik der Entwicklung liegt, dass wir seit 1830 auch Mittermeier und nicht mehr nur italienische Reisen aller Goethe und Winckelmann haben. Das hängt mit den politischen Umbrüchen, mit der Formation eines politischen Bewusstseins in Italien und mit den Reflexen darauf zusammen. Darf ich vielleicht noch auf etwas hinweisen, etwas ganz Interessantes. Im Geschichtsunterricht existiert dann noch das ganze 19. Jahrhundert durch. In Deutschland, ähnlich wie bei der antiken Geschichte, die griechische Geschichte aufhört mit Alexander und dann nachher von dieser ganzen Welt der Diadochenstaaten und so weiter. Nur hört, wenn sie wieder mit Pyrrhus und so weiter mal in der römischen Geschichte auf einmal aus dem Niemandsland herkommen, so hört für die Deutschen die italienische Geschichte mit dem Sacco di Roma und der Überwältigung der Florentinischen Republik, also mit 1530 auf. Alles, was nachher ist, nach 1530, spielt im deutschen Geschichtsbewusstsein überhaupt keine Rolle. Das ist Dekadenz, das ist so wie Hellenismus und Rom nach den Diokletian, nicht wahr? Also das ist, das interessiert nicht mehr. Man interessiert sich sehr für die Kämpfe Guelfen und Ghibellinen, über die Parteienkämpfe noch im Quattrocento, für das alles. Aber nach 1530 ist Italien ein geschichtsloses Volk geworden für die deutsche Vorstellung. Die sind nur mehr interessant, als eben, wie der Croce sagt, als Reste alter römischer Sitten in der Volkskultur und so weiter. Man hat eine große Sympathie für das italienische Volk, das geschichtslos dahin lebt und nur mehr gewisse Erinnerungen hat aus der Antike, aber das in der Geschichte, also sozusagen seit 1530 aus der Geschichte ausgetreten ist. Das ist eine... Ja? Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, ich habe zu viel geredet. Ich wollte nur in der Ecke. Ja. Herr Ulrich, was wollte Sie? Nein, ich wollte Sie nur nach einem Fragen heraus. Sie haben einmal auf das allgemeine Italienbild und Italienkenntnis in Deutschland abgehoben, dann die politischen Aspekt und sich nach 1821 sehr stark auf das revolutionäre Geschehen in Italien konzentriert, was ja dann weitgehend eben eine Frage der Demokraten ist. Und da ist natürlich bei den gemäßigten Liberalen mit der allgemeinen Revolutionsabneigung und Revolutionsfurcht durchaus zu rechnen. Das ist ja in Frankreich bei den Doktrinären ebenso wesentlich. Der ganze gemäßigte Liberalismus kämpft ja auf zwei Fronten. Revolution vermeiden oder abdecken und andererseits gegen die Reaktion. Haben denn diese Gruppen Interesse für den italienischen Moderatismus, ja. Balbo und so weiter, oder für die Reformbestrebungen in den Einzelstaaten? Wie weit hat man überhaupt gesehen, dass der Kirchenstaat eine andere Realität war als etwa die Reformbestrebungen in der Toskana? Der Kirchenstaat, beim letzten Anzug, der Kirchenstaat ist eine deutsche liberale Publizistik. Waren in der protestantischen Norddeutschen natürlich sehr schlecht gekommen, weil da so viele Kritikpunkte zusammenfließen konnten, dass darüber eigentlich keine Diskussion mehr stattfand. Das wurde einfach vorausgesagt. Das findet man sich eher in Nebensätzen, in Einleitungen statt. Da wurde nicht tiefer hineingesehen. Man muss ausnehmen eben Leute wie den konservativen Ranke, der sich mit dem Kirchenstaat 1815 bis 23 in der Verwaltung von Salvi beschäftigt hat und da einen sehr großen Aufsatz darüber schon 1831, glaube ich, war es publiziert. Die Liberalen haben sich dafür nicht interessiert. Für die war klar, dass der Kirchenstaat das rückständigste Gebiet in Europa gewesen ist in dieser Zeit. Rückständiger als Spanien, als Griechenland, als alles andere, wo sich eben politische Kämpfe abspielen. Entschuldigung, umgekehrt hat man oft vom Kirchenstaat auf ganz Italien geschlossen. Hat man das als repräsentativ genommen oder hat man gesehen, dass eben Italien so viele verschiedene Realitäten hat, eben auch Reformbestrebungen? Zum Teil wird das gesehen. Kahn unterscheidet zum Beispiel zwischen Nord-, Mittel- und Süditalien. Aber wenn überhaupt eine dieser Unterscheidungen dann auf das Gesamtitalien projiziert worden ist, dann am ehesten vielleicht das Bild des Neapolitaners, des Süditalieners, weil eben der Norditaliener als Angehöriger der österreichischen, zum Teil Angehöriger der österreichischen Monarchie, aus diesem Italienbild ein bisschen rausgerückt worden ist. Bei Raumer zum Beispiel wird das sehr deutlich, der das herausnimmt und den Italiener eher von den Süditalienern charakterisiert. Auch die Piemontesen fallen etwas hinaus, werden als nicht zu sind für das Italienbild eben keine Italiener. Der Italiener spielt eben Gitarre und Spaghetti und hat den Besuch hinter sich. Die Reisen, die fuhren ja nach Rom und Neapel, nicht nach Turin. Dann noch ein letztes. Die Revolutionsabneigung der deutschen Liberalen spielt sicherlich eine gewisse Rolle im Urteil über die italienische Aktion. aber sie führt doch nicht zu so starker Ablehnung, wie man eventuell erwarten könnte, sondern, ich habe es nur angedeutet, man akzeptiert schon, dass Italien unter besonders schwierigen Bedingungen seinen politischen Kampf führen muss, dass in also gewisse Formen, auch revolutionäre Formen, eventuell auch gezwungen werden, zum Beispiel von Österreich. Das kann man, wenn man in verschiedene Artikel des Staatslexikons hineingeht, zum Beispiel den Artikel Revolutionen, und dazu dann liest, was derselbe Verfasser Wilhelm Schulz über die italienische Revolution ausführt, glaube ich, sehr gut sehen. Dann kommt er eher von der linksliberalen Seite, Wilhelm Schulz, als von der gemäßigten, aber jedenfalls dieses Akzeptieren des eventuell gewalttätigen Befreiungskampfes in Italien geht sehr viel weiter, auch in die gemäßigte Geschichte hinein. Findet sich auch bei Mittermeier. Ganz deutlich ist aber, dass mit den 40er Jahren, das war das letzte oder das erste, was wir angesprochen haben, dass in den 40er Jahren dann das Interesse der Deutschen deutlich zunimmt, gerade an den gemäßigten Reformbestrebungen in verschiedenen italienischen Einzelstaaten, und zwar sowohl von Seiten der Regierung, der Reformbestrebungen von Seiten der Regierung her, zum Beispiel in Neapel in den 40er Jahren, als auch von Seiten der oppositionellen Konzepte, die da entwickelt werden, werden zum Beispiel von Mittermeier in aller Breite besprochen. Während revolutionäre Konzepte eigentlich mit Mazzini und so weiter gar nicht auftauchen werden. Die werden eher von dem Köller besprochen als von Deutschland. Darf ich noch hier eine Wortmeldung? Laut, bitte. Ja, vielleicht sollte man ergänzen und hinzufügen, dass ja gerade auch England von diesem Interesse an Italien nicht unberührt blieb, dass Dichter wie Schelling, wenn nach Italien wo die der Hoffnung, dass sich doch der revolutionäre Umgeld könnte. Das kann man vielleicht noch anführen. Ich habe das Croce-Zitat vorgestellt. Und das ist ja eine sehr, gehört ja zu der Gesamtkritik des deutschen Liberalismus, die Croce. Ja. Da ist nun aber wirklich zu sagen, dass es sehr viele Franzosen und noch mehr Engländer gegeben hat, die Italien noch negativer gesehen haben als die deutschen Zeitgenossen. Shelley und Byron gehören dazu, obwohl Byron mit Sympathie die politische Bewegung um 1820, 21 gesehen hat. Aber auch da ist eben sehr groß die Enttäuschung bei Bayern zum Beispiel über diesen schnellen Zusammenbruch. Ich darf vielleicht noch auf eines noch einmal unterstreichen. Posso ancora sottolineare quello che ha detto Passerens, e questo mi sembra molto molto importante, il fatto che naturalmente per i tedeschi il risorgimento loro sono state le guerre di liberazione antinapoleoniche. Allora è tutto un altro, la lotta contro la dominazione straniera, eccetera. Nella coscienza nazionale tedesca, le guerre di liberazione antinapoleoniche hanno un posto come poi dopo in Italia c'è il risorgimento, mentre per l'Italia le guerre napoleoniche erano i primi albori di unità e la lotta contro Napoleone non è tanto sentita poi come lotta per la liberazione del dominio straniero, perché anzi il dominio straniero è venuto dopo. Così c'è una grande differenza. Ancora adesso, dopo tutti i bombardamenti e distruzioni, eccetera, se loro vengono in Germania, si trova dappertutto ricordi, monumenti, eccetera, per le guerre di liberazione che hanno su per giù lo stesso Stellenberg, direi, come in Italia il Risorgimento. Le guerre di Bismarck, di unità, la guerra franco-prussiana, non ha questo importanza di liberazione dal gioco straniero come anzitutto per tutto l'Ottocento, ma ancora adesso le guerre di liberazione che hanno un po' questo Stellenwert, questa funzione che ha il risorgimento in Italia, e questo mi sembra una cosa essenziale, perché anche dopo il liberalismo tedesco e austriaco della seconda metà dell'Ottocento è fortemente antinapoleonica, cioè il ricordo di Napoleone è contro Napoleone III. Questa idea di Napoleone III come liberatore dei popoli non può avere nessuna eco in Germania, in Austria. La liberale presse, per esempio, è anzitutto anti-bonapartistico, anti-Bonaparte, così anche Karl Marx può collaborare alla liberale presse di Vienna, perché il denominatore comune è l'anti-bonapartismo, e che è un atteggiamento tutto diverso dalla situazione italiana, e che credo che questa sia una cosa, secondo me, una cosa fondamentale per la differenza anche del liberalismo italiano e del liberalismo tedesco. A proposito di Karl Marx, credo che in questo spieghi l'atteggiamento che Marx e Engels hanno nei confronti dell'alleanza franco-piemontese nel 59, di una grande diffidenza, nonostante le simpatie per il movimento nazionale italiano, e in questo si distinguono dalla SAL, che invece vedeva nell'alleanza franco-piemontese comunque uno strumento di liberazione. In Marx invece c'è l'idea che Napoleone III, in questo caso, e lo zar siano i pilastri della reazione in Europa, no? Quindi anche la simpatia della sinistra tedesca per il movimento nazionale italiano, che è stata ricordata, viene fortemente attenuata dall'alleanza di Cavour con Napoleone III. Giustissimo, giustissimo. Credo che adesso possiamo... No, niente. Possiamo andare a mangiare.